Super Drunken Drummer 155. Man könnte fast meinen, wir haben letztens schon mal miteinander geredet. Hallo Thomas. Ja. Bist du wach? Ja, ich bin natürlich wach. Wir sind schon wieder da. Läuft die Aufnahme? Ja. Ja, das hattest du angekündigt. Wir nehmen doch jetzt täglich auf. Und Genau, wir dafür nehmen muss jetzt man täglich aber auf. 7,99 € bezahlen. Genau, 7,99 € täglich, monatlich, wöchentlich, wöchentlich Oder natürlich. müssen wir 7,99 € bezahlen, damit die Leute sich das anhören? Ne, du bezahlst 7,99 €, damit ich mich mit dir aufnehme. Und das ist unser neues Geschäftsmodell. Das mache ich nicht. Ach so. Das ist so ein bisschen das TNA-Geschäftsmodell, glaube ich. Ja. Wir haben ja letzte Nacht ein TNA-Pay-Per-View uns angeguckt. Nee, zum Glück nicht. Das hätte ich nämlich nie im Leben getan. Letzte Nacht war doch Lockdown, oder? Nein, es war ein bisschen besser. Noch besser als Lockdown, das geht ja bald gar nicht. Also positiv gesehen besser. Ja, wir wollten ja heute eigentlich. Nee, erstmal die wichtigste Frage überhaupt heute. Hast du Kuchen und wenn ja, was für einen? Ich habe Kuchen und ich habe, damit ich nicht die ganze Zeit kaue, habe ich heute schon um 2:30 Tee gemacht. Ich trinke jetzt nur noch so 2, 3 Tassen hinterher und habe den Kuchen bereits gegessen. Der Bäcker hat heute geöffnet gehabt. Ich kann dir allerdings berichten, welchen Kuchen ich hatte. Und Ja. zwar hatte ich einen Mohnkuchen. Der war sehr lecker. Der war allerdings, hat der auch gut gefüllt. Also heute Abend Abendbrot wird es nicht mehr viel geben bei mir. Das ist doch schön. Ich bin jetzt ein bisschen voll. Wenn ich also zwischendurch mal leicht aufstoßen muss, dann ist das der Kuchen. Der ist jetzt in der Verdauung. Natürlich. Hast du den Kuchen bekommen? Ja, ich habe Kuchen. Ich habe so einen Tiefkühlkuchen. So einen kleinen mit Himbeeren. Der ist auch ganz lecker. Den habe ich allerdings schon heute Nacht zu Hell in a Cell angefangen zu essen. Denn da werde ich mich dann noch weiter dran machen jetzt. Wie groß ist der denn, wenn du sagst, du hast angefangen zu essen? Der ist, Ja, würde sagst ich du ja. sagen. Der ist, würde ich sagen, so vom Ausmaßen her eine kleine Pizza. Ja, der ist halt nur so ein bisschen belegt, ne? Der ist nicht so. Ja, für kleinere Gruppen, ne? Ne, ich meine, man kann alles, was rund ist, in 8 Stücke schneiden. So ist das ja jetzt nicht, ne? Der würde wahrscheinlich für uns reichen. Ne, wahrscheinlich nicht, weil du ja immer so viel Kuchen isst und Oma dann auch. Jetzt muss ich gerade mal ausrechnen. Für 6 Personen, das ist sehr schwierig, weil du und Oma, ihr esst ja wirklich jeweils zwei Stücke. Und wenn ihr zwei Stück. Ja, dann reicht ja. Ich meine, es ist ja ein runder. Ja, war, ja, der ist ja noch nicht auf. Ich habe ja noch ein bisschen was. Das ist ja ein runder Kuchen. Den schneidet man ja in 8 Stücke. Man schneidet da ja nicht irgendwie so ganz komische, kantige Stücke, ne? Generell alles, was rund ist und über ein paar Zentimeter Radius hinausgeht, schneidet man ja in 8 Stücke. Das könnte man machen. Das sieht aber sehr seltsam aus und naja. Ja, das waren jetzt. Wie viel hast du denn ungefähr beim Pay-Per-View gegessen? Die Hälfte oder weniger als die Hälfte? Sogar Ja, mehr. ich habe ja da ja so knapp die Hälfte. Aber wenn du den Kuchen dann aufhast, dann kriegst du auch nichts anderes mehr. Das weiß ich noch gar nicht. Ich hoffe, ich kriege heute noch irgendwas anderes, aber sicher wär ich mir da auch nicht. So, das waren 2 höchst interessante Minuten. Wir haben uns ja heute vorgenommen, möglichst informativ zu sein. Also eigentlich das, was wir uns jedes Mal aufnehmen, aber was meistens immer schief läuft. Kuchen ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Heute ist es auch schon schief gelaufen. Das heißt, wir können uns dieses Ziel Meistens schon mal. interessanter als die Wrestling-Veranstaltung zurzeit. Nee, das Ziel können wir uns also schon mal wegstecken. Ich fand Hell in a Cell heute sehr gut, muss ich sagen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Also ich fand es ist okay, aber nicht herausragend. Also es war für mich kein irgendwie Match des Jahres Kandidat dabei, war auch kein Match dabei, dem ich 4 Sterne gegeben habe. Es war allerdings auch kein richtig schlechtes Match dabei. Also das war so, es waren so alles ganz, ganz gute Matches. Es gab am Ende einen ganz netten Engel, der aber ein bisschen zu früh kam. Es gab aber auch keine Überraschung. Also ich muss sagen, wenn man an so ein Pay-Per-View geht mit dem Gedanken von wegen Match des Jahres Kandidaten, ich glaube, da kann man sich eh schon den ganzen Pay-Per-View schenken. Überraschung muss ich sagen, gab es so ein bisschen leicht. Vielleicht. Auch bei den Tipps, die ich so getippt habe, teilweise leicht Überraschung, nichts Dramatisches. Wir fangen am besten einfach mal an zu besprechen. Ja, ich glaube, von den Tipps hast du bis auf ein Match alles richtig und ich habe alle Matches, glaube ich, richtig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Alle Matches, die wir getippt haben, ja. Ja gut, die Überraschungsmatches, die nicht angekündigt waren, die kommen wir natürlich nicht hin. Nee. Fangen wir an. Wobei, ich hätte die beiden Überraschungsmatches genau so getippt, wie die ausgegangen sind. Du wahrscheinlich auch. Ja. Ja. So, Hell in a Cell 2011, weißt du noch von wo das war? New Jersey war es das? Nein, New Jersey ist ja in der Nähe von New York, das war in New Orleans. Genau, so war's. Die Stadt ist ja relativ bekannt für dieses, da ist ja dieses Schlagwort The Big Easy und das ist dann, da gibt es auch einen bekannten Film aus den 80er Jahren, der auch The Big Easy heißt mit Dennis Quaid, so ein Krimi. Und ist da bekannt für diese Bourbon Street, wo halt... Ja, diese sehr volle Straße mit den ganzen Bars. Jazzmusik, Straßenjazzmusik und so weiter ist. Aus der Stadt kam das. Und das wurde auch einmal angesprochen als in einem lustigen Kommentar von Booker T, als John Morrison auftrat. Und das erzähle ich dann nachher, wenn der Kampfzimmer da soweit sind. Okay. Es gibt ein sehr interessantes Intro, das ist so ein bisschen horrormäßig gehalten. Da dachte ich schon, der Peachy ist halt jetzt nicht wirklich. Und da gibt es so einen Ich-Erzähler im Hintergrund. Man könnte fast meinen, es war Satan. Das war so auch gedacht, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Weil am Ende sagte diese Stimme ja, ich bin die Hölle oder so. Genau. Ja, interessant. Peachy. Und ja. Natürlich wieder die ganzen alten klassischen Szenen. Also ich hoffe mal, dass Mick Foley für diese Szene, wo er da den Käfig runterfällt, dass er da jedes Mal, wenn sie das zeigen, ein bisschen Geld für bekommt. Kann ich mir bald nicht vorstellen, dann würden sie das wahrscheinlich nicht so oft machen. Ziemlich reich sein. Dann würde er ziemlich reich sein, glaube ich. Ja, davon gehe ich aber nicht aus. Ja, wenn Hell in a Cell kommt, wird mindestens, ich glaube, in den Wochen zur Vorbereitung bis hin zum Pay-Per-View sieht man diese Szene, ich würde mal sagen, so 10 bis 15 Mal. Ja, ich hätte jetzt 20, 30 Mal gesagt. Ich habe hier also eine blöde Mücke. Ich hoffe, man hört die nicht. Ich höre sie nicht. Das ist gut. Das sagt aber nicht viel. So, heute Abend am Kommentatorenpult sind Michael Cole, Booker T und Jim Ross. Das muss ich sagen, das perfekte Trio. Ja, endlich wieder Jim Ross. Das hat gleich die Matches wieder ein bisschen nach vorne gebracht. Also vor allem Jim Ross und Booker T waren zusammen super. Ja, und Michael Cole hat sich einigermaßen zurückgehalten. Auch Michael Cole war nicht schlecht. Dieser Heel-Charakter wird so ein bisschen, auch mit Ausnahme der Triple H-Kommentare, wird so ein bisschen stärker zurückgenommen wieder, was auf jeden Fall positiv ist. Michael Cole finde ich jetzt eh nicht so schlimm. Das war schon alles viel, viel schlimmer. Mit der Jerry Lawler-Storyline, da war es wirklich schlimm. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so vorhanden. So, der Opener, Christian gegen Sheamus. Und bevor das Match beginnt, sehen wir direkt Miss und Ashuf aus dem Publikum kommen und sich in die erste Reihe sitzen. Die zeigen ihre Tickets vor. John Laurinaitis kommt danach raus, sieht zwar auch die Tickets, aber ordert da direkt die Security-Kräfte an, von wegen hier Miss Ashuf werden rausgeworfen. Und Booker T, John Ross und Michael Cole diskutieren dann auch direkt darüber, ob das denn so ganz legal ist. Ja, und ganz interessant fand ich, als sie rausgeworfen worden sind, dann gab es noch von einigen diese Let Them Stay Chance. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, glaubst du, dass das Absicht ist oder Zufall? Direkt daneben den Plätzen, wo die sich hingesetzt haben, war einer mit so einem We Hate Cena T-Shirt. So ein selbstgemachtes We Hate Cena T-Shirt. Glaubst du, dass das ein echter Zuschauer war oder haben sie den da platziert? Nee, das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich denke, scheinbar gar nicht aufgefallen. Den haben sie etliche Male gezeigt. Das war so ein Schwarzer, der direkt den Platz hatte neben den beiden Plätzen, die Miss und Cruz in Anspruch genommen haben. haben und den hat man ein paar Mal groß gesehen. Und da dachte ich, das kann ja der WWE eigentlich nicht so recht sein, jemand so die ganze Zeit im Kamerabild zu haben, der gegen den Super Bowl. Also ich denke, das ist ein echter Fan, diese We Hate Cena, diese selbstgemachten T-Shirts. Ich weiß nicht genau, ob das immer die gleichen Leute sind oder ob es die T-Shirts schon von irgendjemandem in Selbstverarbeitung irgendwie zu kaufen gibt. Diese T-Shirts, die sieht man sehr, sehr oft bei den WWE-Events. Und die Leute, die diese T-Shirts anhaben, sind auch sehr, sehr oft in der ersten Reihe direkt vor der Kamera. Das heißt, diese T-Shirts, die sieht man verdammt oft. Ja. Ja, das ist mir jedenfalls aufgefallen. Naja, also Mr. R-Truth auf jeden Fall rausgeschmissen. Die Crowd fand ich schon mal ganz gut. Reaktionen. Ja, Reaktionen waren schon mal Daumen nach oben. Ja, das war gut. Ja, und wie wir auch erwartet haben von diesem Match, das war ein gutes Oldschool-Match, wo irgendwie ja einfach zwei Männer in einem Ring sind und klare Rollverteilung. Christian war so ein bisschen dieser Hinterlist hier in diesem Match. Sheamus halt der Brawler, der Face und so weiter. Und ja, war ein gutes Match, da kann man nichts gegen sagen. Es ist so, keiner von den beiden ist wirklich dominant. Es gibt so abwechselnde Attacken, aber ein roter Faden durchs Match. Ja, also was man gemerkt hat, ist, dass es so dargestellt wurde, dass Sheamus körperlich überlegen ist und stärker ist. Christian aber halt einfach schlauer. Christian dann quasi durch so ein bisschen Tricks und Schnelligkeiten das ausgeglichen hat. Ja, genau. Christian war so ein bisschen dieser Hinterlistige. Genau. Und ja. Interessant gab es diese eine Szene, wo Sheamus sich quasi vom Ringboden unten mit so einer Rolle auf den Turnbuckle-Sitz gehoben hat, den man sonst eigentlich mehr so von wendigeren Wrestlern sieht und dann da seinen Battering-Ram. Das ist richtig, aber ich glaube, ich meine mich dran zu erinnern zu können, dass er genau das auch schon mal gemacht hat. Hat er das schon mal gemacht? Ja, ich bin eigentlich relativ sicher, weil ich dachte nämlich, als er da hing auch schon so von wegen, das kommt jetzt. Ich bin mir recht sicher, dass es schon mal gab. Ja, ist nicht schlecht. Was mir noch auffiel, war einige sehr komische One-Counts für Christian. Wo der dann so Aktionen zeigt, wo man dachte, ja, das muss jetzt eigentlich mindestens bis zwei, drei Viertel gehen, wo Sheamus dann schon nach eins wieder rauskam. Letztlich hat das aber niemandem geschadet. Beide sehr gut dargestellt in diesem Match. Dann gab es von Christian noch eine Aktion später. Hat er dann gegen Sheamus außerhalb des Rings einen Spear gezeigt. Da gab es dann den Seven-Count außerhalb. Und als Sheamus dann gerade drin wieder war, gab es dann noch einen zweiten Spear und den Two-Count. Genau. Was dann, mir, aber, dann ist er rausgekommen und dann gab es am Ende den Bro-Kick und dann hat Sheamus den Kampf nach 13 Minuten und 42 Sekunden gewonnen. Okay. Ja, Christian ist erstmal gegen die Ecke gerannt und dann gab es den Bro-Kick und den Dreikampf. Vorher ist mir noch aufgefallen, es gab einen Diving Headbutt von Christian. Den hat man, ich kann mich nicht dran erinnern, den seit der Ben Razer nochmal gesehen zu haben. Der ging auch daneben, aber es gab den. Mir gar, ehrlich gesagt, jetzt so gar nicht mehr im Kopf. Also ich habe gesehen, es gab einen sehr schönen Missile-Dropkick von Christian, aber der Headbutt ist mir jetzt nicht hängen geblieben. Nee, ich habe es auch nur aufgeschrieben, sonst hätte ich es jetzt auch vergessen. Ja. Ja, so rund 15 Minuten genaue Zeit habe ich bei diesem Match nicht. Da hatte ich leichte Probleme, aber das macht ja nichts. 15 Minuten, 42 Sekunden. Okay, das passt. Ich habe mir hier circa 15 Minuten aufgeschrieben. Ich würde mal sagen, ich habe mir das ja auch hintergeschrieben, das ist für mich, oder war für mich ein Vorzeige-Opener, genauso ein Oldschool-Match mit klaren Rollenverteilung etc., das sollte man bringen. Ja, fand ich auch gut, aber was hast du dem denn jetzt an Wertung gegeben? War perfekt gelegt, dieses Match. Ich habe dem Match 3,5 Sterne gegeben. Ich habe dem 3,25 gegeben. Das passt auch. Ja. So, dann kommt so ein leicht humoristisches Mark-Henry-Interview, wo mit Striker zum wiederholten Male, wie auch schon einige andere Leute an diesem Abend, zum Beispiel in der Pre-Show, dieser Jake Capella, da gab es irgendwie so ein Exklusiv-Interview. Ich habe übrigens gehört, die Free-for-All-Shows vor den Pay-Per-Views, da sollen jetzt verstärkt exklusive Interviews mit den Superstars sein. Das finde ich auch ganz gut. Anstatt da irgendwelche fragwürdigen Matches nochmal in voller Länge zu zeigen, dazu hatte ich dir ja auch eine Mail geschrieben. Also ich habe so eine, diese Free-for-All oder Pre-Show oder wie auch immer die jetzt heißen, nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, dass ich die gesehen habe, das war auf diesen Classic-DVDs, diese Tagged Classics, wo die mal drauf waren und die fand ich immer ziemlich furchtbar. Die habe ich mir dann nur angeguckt, weil sie ja mit drauf sind, aber das war immer ziemlich langweilig. Ich finde die immer ganz unterhaltsam, aber man soll... Da war meistens ein exklusives Match, was sehr kurz und meistens nicht sehr gut war und dann die ganzen Videos, die man sowieso über die ganze Nee, also Matches gibt es da ja nicht. Das ist letztlich nochmal so eine Zusammenfassung der Sachen, die passiert sind. Ich finde aber nur diesen Jack Capella und irgendjemand anderes ist da dann noch, der führt da immer so durch. Ich glaube, es ist ein anderer. Die sind auf jeden Fall immer sehr, sehr witzig drauf. Das ist immer ganz unterhaltsam. Gehen die auch so wie früher in den 80er Jahren, dieser eine Kerl, der Name fällt mir jetzt nicht ein, gehen die dann auch durchs Publikum und fragen irgendwie, wer gewinnt und so weiter? Nee, das leider nicht. Die sind in so einem Studio vorab. Ja, ich weiß nicht, ob vorab aufgenommen, aber ja, die sind im Studio aufgenommen. Aber sind sehr unterhaltsam. Kann man nichts gegen sagen. So, ja, 3,5 Sterne von mir. Dann kommt dieses Mark Henry-Interview, wo er von Matt Striker nochmal gefragt wird, von wegen dein erstes Hell in a Cell Match heute Abend. Gibt es da irgendwelche Beeinträchtigungen für dich? Und Mark Henry verstellt da seine Stimme und macht sich ein bisschen lustig über diese Frage, die andauernd kommt. Ja, Mark Henry wieder sehr gut. War wieder ein sehr, sehr gutes Interview. Ja. Eigentlich immer im Moment von Henry. Genau. Das zweite Match, Sin Cara gegen Sin Cara, Face gegen Heel, Mystico gegen Hunico. Ja, genau. Und der eine Sin Cara war in Blau gekleidet. Das ist der Original Sin Cara. Und der andere Sin Cara war in Schwarz gekleidet. Aber beide hatten dieselbe Musik, denselben Namen. Na, na, na, na, na, die hatten nicht die gleiche Musik. Warte. auf Der den Face. und denselben Ring-Entrance mit diesem Trampolin. Das stimmt so nicht ganz. Die hatten nicht die gleichen Entrance-Songs. Sind nicht wie der eine ist ohne Trampolin gesprungen? Das stimmt. Die hatten nicht die gleichen Entrance-Songs. Sin Cara Face. Mystico hatte den gleichen wie immer. Und Hunico hatte eine veränderte Version, die eindeutig dunkler, etwas leiser und ein bisschen ja, halt so dunkler gehalten wurde. Und dann waren da noch so Tigergeräusche im Hintergrund. Das war sehr, sehr gut gehalten. Und Habe ich keinen Unterschied gehört. nee, das war eigentlich ganz klar zu hören. Und insgesamt so dieses Licht und so war aber eben auch etwas dunkler gehalten, mehr so in grauere Töne und Entrance weiß ich gar nicht genau, ob es da irgendwelche Unterschiede gab. Aber auf jeden Fall, die Entrance-Songs, die waren schon ganz gut zu unterscheiden. Und das war durch diese Löwengeräusche, das wirkte schon sehr gut. Das wirkte schon so fast ein bisschen ungeheuerlich grausam. Das war gut. So, man hat das auf jeden Fall hier so gemacht, dass Mystico mehr so die High-Flying-Sachen gezeigt hat und Hunico vor allem anfangs mehr auf Submission-Moves gegangen ist. Die Crowd hat gepennt während dieses Matches. Das muss man sagen, das. Ja, das Publikum hat geschlafen und es gab zwischendurch sogar Boring-Rufe. Ja, die gab es eine ganze Zeit, das waren allerdings nicht allzu viele. Irgendwie hatte die Halle eine sehr gute. Aber dadurch, dass die anderen alle geschlafen haben, hat man die wenigen dann gut hören gehört. Ja, ich meine, es war sogar nur einer oder so. Die Halle hatte eine sehr gute Klangqualität. Irgendwie, man hörte das sehr gut, ja. Ja, dass die Crowd schlafen hat, fand ich aber irgendwie auch sehr verständlich. Also diese beiden Syncers, die haben sich da zwar wie verrückt Highflying und so weiter da angetan, gegenseitig, aber irgendwie kam da jetzt auch nichts rüber, wo ich jetzt halt gesagt hätte, ach, da muss man aber mal jubeln. Die haben. Weiß ich nicht. Also ich sag mal so, das Match fand ich eigentlich, das war ganz solide und zumindest am Anfang haben die Moves auch alle ziemlich gut geklappt. Ja, man hat das Ganze. Haben wir ja gestern drüber gesprochen, dass das häufig das Problem ist. Ich glaube, dass das Publikum so leise war, weil diese Storyline zwischen den beiden, die ist zu kurz im Aufbau und viele Leute gucken ja SmackDown nicht und die wissen eigentlich gar nicht, was ist das denn jetzt und die wussten nicht so richtig, was das soll und warum ist der eine so gekleidet und der andere so und was ist die Geschichte hinter dem Match. Und wenn du da überhaupt kein Interesse hast, dann bist du halt ruhig, ne? Dann ist das halt irgendwie zwei Leute, die da im Ring irgendwie lustige Spots machen. Ja, da gehe ich jetzt nicht von aus. Es hat nur irgendwie so gar keinen Eindruck gemacht. Zwei Leute, die eigentlich fast genau gleich aussehen, da irgendwie sich Attacken zu fügen, das ist wie wenn ich mich hier jetzt irgendwie mit meinen komischen, weiß ich nicht, wie wenn ich mich hier mit zwei, das ist jetzt schwer, mit zwei gleichen Stofftieren hinstelle und da irgendwelche komischen Sachen mache. Das interessiert auch keinen Menschen. Das ist so wie wenn Cena gegen. Das ist ein komisches Beispiel gewesen, ich weiß. Wenn Cena gegen Cena kämpft und beide sehen genau gleich aus, das interessiert auch keinen Menschen, weil da irgendwie. Ich weiß nicht, das ist ganz seltsam gewesen. Die haben auch einige sehr schöne Sachen gezeigt. Man merkt, dass beiden hoher Druck anlastete, so von wegen hier keine Moves versauen und so weiter. Und anfangs lacht die auch noch sehr schön einchoreografiert, nur wenige Fehler. Das wurde dann allerdings mit der Länge einiges schlimmer. Da gab es dann schon noch einige Fehler. Ja, aber ich fand nichts Dramatisches. Also es gab ein paar Kleinigkeiten, aber ich fand es nichts Dramatisches. Und ich Nee, war fand okay. die Sequenz ganz am Ende, bevor es zum Three Count kam, die fand ich sehr gelungen. Ja, der Finisher, der war, das war dieser Move, den auch AJ Styles mal eine Zeit lang gezeigt hat. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. AJ, du meinst den Styles Clash? Nein, den meine ich eindeutig nicht. Das war was anderes. Ah, du meinst aber wahrscheinlich nicht das von AJ Styles von PT Williams, meinst du? Der hat in TNA diesen Move gezeigt, wo du wirklich quasi eine vollständige Drehung gemacht hast. Ist das so? Ich meine eigentlich, dass AJ Styles das auch mal eine Zeit lang gezeigt hat, aber ich kann mich auch täuschen. TNA ist eh nicht so mein Ding. Sin Cara Mystico hat gewonnen. 9 Minuten 45. Trotz Boring und Berufen gebe ich 2,5 Sterne. Ich habe denen 3 Sterne gegeben. Ich fand das nicht so schlecht. Nee, ich auch Allerdings nicht. nicht so gut wie den Opener. Was ist denn jetzt deine Vermutung? Ist jetzt damit die Storyline zwischen den beiden beendet oder geht das jetzt nochmal weiter? Mit Blick auf die Reaktion während dieses Matches würde ich mal ganz, ganz sicher davon ausgehen, dass diese Storyline vorbei ist. Glaubst du, dass der schwarze Sin Cara damit auch dann Geschichte ist und dass der Unico quasi wieder zurück in die Entwicklungsliga kommt? Oder kriegt er noch irgendeine Rolle in WWE? Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach seinen Namen ändert. Es ging ja nur darum, wer The Real Sin Cara ist, deshalb dementsprechend kann er eigentlich einfach den Namen ändern und fertig. Ohne Maske kann ich mir nicht vorstellen, vielleicht irgendwie ein bisschen anders das Kostüm. Bei WWE ist da ja, die wollen ja nicht so viele Leute mit Maske haben, ne? Und Rey Mysterio kommt ja irgendwann auch wieder zurück. Ja. Also das glaube ich nicht, dass die beiden nicht mehr gegeneinander kämpfen, aber dass der schwarze Sin Cara dann einfach weiter am Roster bleibt. Ich glaube eher, dass der verschwindet. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die WWE sagt, weil ja der Mystico so viel Geld von denen bekommt und so viel Ärger macht, dass sie sagen, nee, das Match, das war jetzt nicht so gut. Wir schmeißen dich jetzt trotzdem raus. Ja, also nochmal, Also also damit die beiden weiterhin gegeneinander antreten zu lassen, da sehe ich irgendwie gar keinen Sinn, weil das war ja ein cleanes Finish, da kann man jetzt ja nichts sagen. Es ging darum, wer The Real Sin Cara ist und Punkt und Ende aus. Da kann man echt nichts drum weiter reden. ja, aber du hast ja schon gesagt, dass die beiden ziemlich Druck hatten. Ich glaube auch, dass die beiden wahrscheinlich nicht nochmal gegeneinander antreten, aber interessant wird dann trotzdem, wie ist dann die Zukunft für die beiden? Also wird es beide noch in der WWE geben oder ist dann nur noch der eine in der WWE? Oder fliegen vielleicht sogar beide raus aus der WWE? Weil beide haben jetzt bisher in den Matches, die sie gezeigt haben, noch nicht so richtig hundertprozentig überzeugt. Und bei Mystico ist halt auch das Problem, dass er so viel Geld bekommt. Ich möchte übrigens noch anmerken, die zwei, drei Fehler, die wirklich stark zu merken waren in diesem Match, die würde ich beide oder alle drei, wie auch immer, Hunico anlasten. Vor allem. So, Backstage sehen wir David Otunga bei CM Punk stehen. David Otunga hatte einen anderen Anzug an, der eindeutig besser aussah. Und CM Punk hat ihn auch nochmal auf den Anzug angesprochen, vor allem auch auf den von Raw. Und, Er hatte keinen Anzug an. Nee, das war mehr so ein Jackett oder so, ja. Er hatte ein Hemd an. Er hatte wieder eine Fliege an dem Hemd an. Aber es war Und eindeutig besser. er hatte so einen Pullover, den man über das Hemd anzieht. So ein Wollpullover. Genau, es war eindeutig besser. Mit an. Eindeutig besser, das kann man so lassen. Und Otunga hat seine Dienste angeboten, CM Punk, und Punk meint, er hätte seine eigene Stimme und bräuchte niemanden, der ihm da hilft. Ja, schön, dass man das David Otunga Gimmick weitermacht. Otunga hat ja auch nochmal einige Male da gesagt, von wegen hier, er das und das studiert, und CM Punk meinte nur, er mag keine Lawyer. Anwälte. Richtig. So, dann kam das dritte Match. Das war ein Überraschungs-Special-Match, nicht vorher angekündigt, was eigentlich schade ist. Dass man solche. Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt Tausende von Leuten sich für das Tag Team Match den Pay-Per-View gekauft hätten. Ich Ich glaube, das war glaube. nicht so schlimm, dass es nicht an. Ja, warte, warte, warte. Ich glaube, niemand hätte sich nur wegen diesem Match den Pay-Per-View gekauft, aber ich finde einfach Tag Team Matches, in denen auch noch der Titel verteidigt wird, sollte man vorher auch ankündigen. Einfach so von der Wichtigkeit her. Das ist, finde ich, eigentlich doch ziemlich wichtig, dass die dann auch vorher angekündigt werden und nicht einfach irgendwie gebracht werden. Noch dazu, ohne irgendwie dann noch irgendwie eine Erklärung vorher zu bringen. Man hätte das viel besser bei Raw ankündigen können und fertig. So, Airboom sind Champions und treffen auf Dolph Ziggler und Jack Swagger. Das war ja vorausgesagt übrigens von mir, dass dieses Tag Team Match noch durchaus möglicherweise stattfinden könnte. Mit Vicky Guerrero natürlich zusammen im Ring. Genau das Fun-Match, was man von diesen vier Top-Athleten erwartet, bekommen wir dann auch zu sehen. Mein Highlight während dieses Matches in den Kommentaren wurden die Muppets erwähnt. In den Kommentaren wurde die Muppets erwähnt. Ja. Wann das denn? In welchem Zusammenhang das denn? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Im Zusammenhang damit, dass Ziggler sich bei Raw über Hugh Jackman beschwert hat und Triple H da dann diesen Witz gemacht hatte. Und da meinte Michael Cole dann noch, da meinte er dann noch, wenn du da und da angestellt bist und dann irgendwie Probleme hast und zu deinem Arbeitgeber gehst und der dich dann irgendwie auslacht oder so, das ist ja jetzt auch nicht gerade so toll und er redet dann von schlechten Work Conditions, also schlechten Arbeitsbedingungen und so weiter. Ja, das fand ich komisch. Also in der ersten Hälfte des Matches, da hast du recht, da war der Kommentar, da haben die Kommentatoren fast überhaupt nicht über das Match gesprochen, sondern nur darüber, dass Triple H außer Kontrolle geraten wäre. Und Aber im Zusammenhang mit den Leuten, die diesem Match stehen. wobei Michael Cole derjenige war, der das gesagt hat, und Booker T und Jim Ross haben gesagt, das wäre ja alles Unsinn. Finde ich sehr gut, dass man das erwähnt hat. Ist gut, wenn man. Ich finde das immer sehr nett, wenn man in dieses Wrestling ein bisschen mehr hinter Logik und Hintergedanken reinbringt. Ja, ich weiß nicht. Also, Problem ist dann halt, das lenkt ziemlich von dem Match ab, und wenn es ein Titelmatch ist, dann wird dadurch der Titel nicht gerade als besonders wichtig Ich hervorgehoben. weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Ja, also mir fällt das. mich lenkt das jetzt nicht so sehr ab. Ich kann wohl leichten englischen Kommentar durchaus folgen und nebenbei noch das, beziehungsweise was heißt nebenbei? Ich kann dem Match wohl folgen und nebenbei noch leichte englische Kommentare hören. Da habe ich eigentlich gar kein Problem mit. Mir fällt das immer negativ auf, wenn ich irgendwelchen DVD-Sammlungen von WWE, wenn da dann auch WCW-Matches dabei sind. Und wenn das nicht der Main Event war von der WCW-Veranstaltung, aus der das Match ist, dann ist bei dem Kommentar wird die ganze Zeit über den eigentlichen Main Event gesprochen und selten direkt wirklich oder zu großen Teilen nicht über das Match, was dann läuft. Und das fällt mir mal negativ auf. Ja gut, das ist aber normal bei so einem Und da Pay-per-Views, fällt das würde mir ich jetzt nicht unbedingt negativ anlasten. bei den WWE-DVDs auf, dass es bei den Matches, die original in der WWE stattgefunden haben, besser ist. Und da müssen sie aufpassen, dass sie da nicht in die Ecke rutschen, wie das WCW macht. Das finde ich weiter gar nicht Das macht schlecht, weil eigentlich es ist halt ein Gesamtpaket, so ein Pay-Per-View ist ein Gesamtpaket. Man baut natürlich vor allem den Main-Event auf und wenn man das dann auch nochmal erwähnt, finde ich das gar nicht weiter schlimm. Das ist ganz normal. Es ist ja, man soll sich da ja auch am meisten darauf freuen, das dann immer wieder mal zu erwähnen, ist, finde ich gar nicht weiter schlimm. Früher war das besser bei WWE. Im Moment nähern sie sich mehr der WCW an. Nee, ich finde das sehr gut momentan. Nee, kann ich nicht sagen. Ich meine, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich gucke den Pay-Per-View eh in einem und dann. Ist mir das, da können die da gerne mal drüber reden und ich bin da dann nochmal dran erinnert und freue mich da dann drauf und ich sehe das Match dann ja eh noch später. Also wenn du in 10 Jahren dann irgendeine DVD-Collection siehst, wo so ein Match dann völlig dabei ist, dann wird dich das dann wahrscheinlich eher stören. Das ist schön und gut, aber man macht die Pay-Per-Views ja nicht dafür, um die dann später irgendwie zerhackstückelt, irgendwie einzelne Matches auf DVDs zu bringen. Das ist ja Quatsch. Also, Nee, das das finde ist, ich schon. aber man kann ja die Kommentare so gestalten, dass es trotzdem passt und dass es dann in den anderen Segmenten über andere Dinge gesprochen werden. Das hat ja die WWE in der Vergangenheit auch gemacht. Das ist ja Ja, das, aber es ist auch ein das Zusammen. wird Es ja zu ist. erklären, was du aber ja nicht hören willst, dass es ein Unterschied ist, wenn du auf so einer DVD-Collection einen WCW-Kommentar hörst und einen WWE-Kommentar. Ja, aber es ist auch ein zusammenhängender Pay-Per-View und da finde ich das einfach nur ganz normal, dass man auch über den Main-Event spricht und vielleicht hat man da ja auch so viel zu sagen, dass man das nicht alles während des Main-Event-Matches machen möchte, denn da möchte man sich ja auch vielleicht auf das Match konzentrieren und da kann man das ja durchaus in leicht unwichtigeren Matches bringen. Ja, das Problem ist nur, wenn du dir mal zum Beispiel auf der Eddie Guerrero DVDs WCW-Matches anguckst, dann hörst du da einen Kommentar und dann läuft da ein ganz großartiges Match von Eddie Guerrero und die ganze Zeit wird dann im Kommentar über Hulk Hogan gegen Roddy Piper im Main Event gesprochen, während da ein ganz anderes Match läuft und das ist einfach nervend. Das mag sein, aber es ist ja auch vor allem für den Pay-Per-View zu der Zeit hergestellt, dieser Kommentar. Ja, es ist trotzdem nervend. Und man kann es auch besser machen. Okay, das Also ich bin da sehr zufrieden mit. So, das Tag Team Match ist nichts Besonderes, macht aber Spaß zu gucken und das finde ich auch ganz gut. Dann gibt's zum Ende gibt es dieses normale Tag Team Cast, was wir gerne mal haben. Der ist aktiv im Match, der andere greift da mal ein und so weiter. Und am Ende gibt es eine Top Rope Hurricane Rana und der 3-Count für Airboom. Nach 11 Minuten 18 und 3 Sternen von mir. 3,5 Sterne für das Match. War ein Drei. sehr, sehr gutes Ach so, von dir. Match. Okay. Und vor allen Dingen das Ende fand ich sehr gut. Ja. Das war ja nicht nur eine Huracanrana, sondern das war ja vorher der Versuch von Jack Swagger, da diese Powerbomb Genau. im Turnbuckle zu zeigen. Und das war auch so als Sequenz sehr gut. Ja, also vor allem war es auch eine. Das war ein bisschen 0815, aber dann fand ich, wurde es immer besser. Es war ein typisches Tag Team Match, aber da finde ich jetzt nichts weiter dran Schlimmes. Ein typisches Tag Team Match kann sehr gut unterhalten. Und noch zu erwähnen, die Hurricane Run am Ende war auch Top Rope. Ja klar, habe ich ja gesagt, Powerbomb vom Turnbuckle geht ja dann nicht anders, weil da sitzt man ja ganz oben. Nee, er saß nicht ganz oben, er stand, meine ich, sogar ganz oben. Nee, es war so, dass Jack Swagger saß oben auf diesem Teil und dann hat Dolph Ziggler ihm quasi geholfen, Evan Bourne da hochzuheben, damit er in der Powerbomb-Position war. Und aus der Powerbomb-Position hat er dann aber den Huracanrana angesetzt. Bin mir nicht so sicher. Ich meine eigentlich, dass die beide ganz oben standen. Nee, nee. Ja, meine ich. So, auf jeden Fall gutes Match, 3 Sterne. Was mir gefällt hier an der Stelle, möchte ich auch nochmal erwähnen, ist dieses zweiseitige Kommentieren von Booker T. Der ist weder zu extrem auf der Face-Seite noch zu extrem auf der Heel-Seite und Jim Ross war an dem Abend überhaupt fantastisch. Ja, Jim Ross war ganz gut. Booker T hatte diesmal allerdings auch einen ziemlich schlechten Ausfall im nächsten Match dann. Da sah er wirklich ziemlich schlecht aus. Das vierte Match ist das World Heavyweight Championship Hell in a Cell Match zwischen Mark Henry, dem Champion, und Randy Orton. Und ja, da geht's direkt ordentlich los in dem Match. Beide nutzen von Anfang an den Steel Cage. Den Steel Cage. Als Waffe und Hello. Ja. Und beide stützen sich dann auch stark auf diese Brutalität durch dieses Einsetzen des Käfigs, was halt auch nicht anders zu erwarten war bei den beiden Leuten. Ich meine, Randy Orton, der ist zwar noch technisch ganz gut, aber Mark Henry, da ist es natürlich durchaus logisch, sich darauf zu stützen, auf diese Brutalität, die halt dadurch eingesetzt werden kann. Ja, alles Power-Moves halt von Henry. Am Anfang war Orton überlegen, aber dann hat Henry ziemlich schnell da die Kontrolle übernommen. Gab eine sehr beeindruckende Szene, als Mark Henry da diese Treppe Richtung Orton geschleudert hat. Und Orton dann noch letzte Sekunde ausweichen konnte. Ja, und man merkte, dass auch der Kameramann, der da draußen gefilmt hat, der ist auch ein bisschen zur Seite gegangen. Ja. Und das Comeback von Orton, das war auch relativ. Ja, warte mal erstmal, ich habe ja noch ein bisschen was. Hier ein Zitat noch von Mark Henry, er hat dann während des Matches Randy Orton noch zugebrüllt: Welcome to my hell. Es gab auch einige sehr harte Slams von Mark Henry außerhalb des Rings und Mark Henry ist die starke Heel-Phase, die du erwähnt hattest, ging über 12 Minuten mit leichten Abstrichen und letztlich sah es dann so aus, dass Mark Henry Randy Orton draußen via World Strong Slam auf die Ringtreppe jetzt fällt mir gerade kein passendes Wort ein. Helf mir mal. Fertig machen wollte. Nee, das passt ja dann nicht so gut. Doch. Mark Henry wollte Randy Orton via World Strong Slam auf die Ringtreppe werfen. Sagen wir werfen oder schlagen, wie auch immer. Auf jeden Fall, als er dann so Schwung holt und Randy Orton da so hoch, mit dem Schwung hoch wirft, dann zieht Orton sich hinten an dem Käfig hoch und das ist dann halt die Wende, die du erwähnt hattest, auch wiederum. Und als dann beide im Ring sind, da angekommen. Ja, das sollte man vorher noch ganz kurz sagen. Da gab es noch ein DDT von Randy Orton gegen Mark Henry auf dieser Ringtreppe. Das obere Teil war ja dann weg, aber auf dem unteren Teil. Der sah leicht schwach aus. Und es gab dann irgendwie auch. Also nee, das war dann schon im Ring. Ja, es gab dann einen. War noch außerhalb. Es gab dann im Ring einen ganz einfachen RKO, der von Randy Orton, der sah gut aus, aber der kam irgendwie so aus gar nichts irgendwie. Da dachte ich schon, ja, da. jetzt schon vorbei. Zum Glück war das nur der Two-Count. Und Randy Orton fasst dann den Entschluss, via Punt gewinnen zu wollen. Und den Punt, den verwandelt Mark Henry dann in den World Strongest Slam im Ring. Und das ist der 3-Count nach 15:58. Ich habe mich sehr gefreut. War ein bisschen überraschend, dass das so einfach kam. Ich hatte da ein bisschen mehr, ja, nicht Matchqualität oder sonstiges erwartet, ein bisschen, das ist noch ein bisschen schwieriger dargestellt für Mark Henry. So, dann darfst du jetzt einmal loswerden, was du mit dem Booker T meintest. Booker T hat einmal gesagt, Mark Henry konnte, als das Ganze draußen war, Mark Henry konnte ja jetzt auch einfach in den Ring gehen und durch Auszählen gewinnen. Und dann hat Michael Cole ihn aber darauf hingewiesen, ich habe dir doch gerade erst erzählt, dass man bei Hell in a Cell nur durch Pin oder Submission gewinnen kann. Es gibt bei Hell in a Cell keinen Countout. Und das hat er wirklich gesagt? Die nur dann noch sagen können, jo, okay, stimmt. Also da hat sich einfach gezeigt, dass Booker T die Regeln von dem Match nicht vollständig verstanden hatte. Das habe ich gar nicht gehört. Ich aber. Deine Wertung zu dem Match? Ich würde dem mal so 3,25 Sterne geben. Ich habe dem auch 3,25 Sterne gegeben. Ich fand, das war eine gute Lösung für dieses Match. So ziemlich das Bestmöglichste, was man hätte rausholen können. Dann habe ich nach dem Match hier kurz was aufgeschrieben, hatte eben kurz auf meine Notizen geguckt, habe ich wieder aufgeblickt, da war der Käfig schon hoch. Und Mark Henry hat sich dazu entschlossen, noch ein bisschen was zu zeigen, hat nochmal den World Strongest Slam gegen Randy Orton gezeigt und wollte dann diesen Move von der Ringecke zeigen, den es letzte Zeit des Öfteren gab, wo er den Fuß in den Stuhl klemmt. Allerdings kann Randy das verhindern und es gibt einige Stuhlschläge von Randy Orton bis auf die Entrance Stage, da liegt dann Mark Henry und kann dann auch wiederum nochmal kontern und flüchtet. Einfach. Ja, das war eine komische Sequenz. Das fand ich sehr interessant. Da war ich mir jetzt nicht sicher, also man hat sicherlich sich auf der einen Seite gedacht, das ist hier ziemlich blöd, dass Randy Orton zweimal hintereinander sauber beim Pay-Per-View verliert, da müssen wir irgendwas machen, damit Randy Orton nicht zu schwach aussieht. Da haben sie sich diese Sequenz überlegt, aber heißt das denn jetzt dadurch, dass Randy Orton am Ende dieser Sequenz überlegen war gegenüber Mark Henry, dass er das Match nochmal machen? Also ich muss sagen, man wollte bei diesem Pay-Per-View wohl einerseits zeigen, dass Mark Henry ein Monster sein kann, das hat man im Käfig gezeigt, und wollte man wohl zeigen, dass auch ein Randy Orton, beziehungsweise dass auch ein Mark Henry durchaus in Situationen gelangen kann, wo er dann lieber mal flüchtet. Ja, aber heißt das jetzt, dass die Fehde vorbei ist, oder geht das jetzt nochmal weiter? Ich habe mir hier mit einem Pfeil hingeschrieben, Rematch bei Vengeance macht Sinn. Das wäre aber blöd, weil da bin ich mir ganz sicher, wenn es zu einem Rematch bei Vengeance käme, dann würde Randy Orton nicht nochmal klar verlieren. Weil das macht WWE nicht, dass sie dreimal hintereinander Randy Orton beim Pay-Per-View verlieren lassen. Ich frage mich, für mich ist eher, Mark Henry verspricht ja bei Vengeance Rache und so weiter. Mir ist die Frage, die haben jetzt schon so ein Steel Cage Match, Hell in a Cell Match gezeigt. Was kann man da dann noch einen draufsetzen? Das muss ja irgendwie was Brutaleres sein. Kann ich einfach noch ein Singles Match bringen? Wenn sie da eine Sequenz gemacht hatten, können sie natürlich irgendwie so ein False Count Anywhere oder so, ja, ein Match, was durch die ganze Halle geht. Das ist auch als Gimmick-Match für Mark Henry einfacher zu machen als ein normales Wrestling-Match. Ich würde mir irgendwas in die Richtung I Quit oder so wünschen. Das Problem ist tatsächlich, wenn aber jetzt ein drittes Match zwischen den beiden kommt, bin ich mir eigentlich sicher, dass Randy Orton auf jeden Fall nicht klar verliert. Das Einzige, was ich mir dann noch vorstellen kann, ist, dass Mark Henry durch Disqualifikation oder so seinen Titel behält. Was bei I Quit ja wieder schwierig ist. Also muss man da doch irgendwas, wo man eine Disqualifikation bringen. I Quit fände ich auch nicht gut, weil bei I Quit sieht einer von beiden immer ein bisschen schwächer aus und ich glaube, für Mark Henry wäre das ganz schlecht, dann wäre er sofort wieder weg vom Fenster und für Randy Orton wäre das wahrscheinlich nicht das, was die WWE-Leute wirklich von ihm wollen. Ja, das ist schwierig, also das ist wirklich so. Man muss ja irgendwie, wenn man das nochmal bringt, muss man ja auch irgendwie mal ein Ende setzen, vernünftiges. Man hätte auch eigentlich bei diesem Pay-Per-View ein vernünftiges Ende setzen können, wenn nicht noch das nach dem Match gekommen wäre. Das Problem ist, ich weiß nicht, es ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, Mark Henry, der sollte eigentlich den Titel noch länger halten. Andererseits, wenn er den Titel jetzt wegbekommt, dann ist er auch wirklich dann wieder weg. Dann ist es vorbei. Ja. Das ist sehr schwierig. Ja, ich hätte jetzt auch damit gerechnet eigentlich, dass Sheamus der nächste Herausforderer von Mark Henry wird. Ich hatte ein bisschen damit gerechnet, dass vielleicht bei dieser Sequenz, wo Mark Henry da diese Sache da mit dem Stuhl versucht, dass dann vielleicht ein Run-In von Sheamus kommt. Aber da kam alles nicht. Habe ich auch mehr so drauf gewartet. Es ist sehr komisch. Also man hätte ein sehr gutes Ende setzen können bei diesem Pay-Per-View. Ja. Naja. So, Josh Matthews interviewt Backstage Alberto Del Rio. Und Alberto Del Rio findet das gar nicht fair, was heute vor sich geht. Und er sagt auch, I'm not an animal. Aber heute wird er dann eine ganz neue Seite von sich zeigen. Denn wenn Tiere eingesperrt sind, dann ja, präsentieren sie halt eine ganz neue Seite. Ja. Dann kommt nochmal dieser komische Spot mit Rey Mysterio, mit diesen Waffen. Welchen Waffen? Ach so, dieses Zeug dafür. Ist hier übrigens, ich glaube, ich habe das noch gar nicht erwähnt, ist hier aufgefallen, was sie am Ende dieses Spots ganz schnell so vor sich weglabern? Nee. In dem Spot. In dem Spot heißt es nämlich, dass Rey Mysterio nicht, Rey Mysterio is not included. Ehrlich? Du wirst nicht glauben, aber... Das ist mir aufgefallen, aber das ist gut. Der Spot, den sehe ich jetzt zum zweiten Mal, das habe ich schon, das ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen, aber ich glaube, ich hatte es da nicht erwähnt und es ist wirklich so. Es wird noch irgendwas anderes erwähnt, ich weiß nicht, was noch nicht dabei ist, aber auf jeden Fall Rey Mysterio bekommt man nicht dazu, wenn man es kauft. Ja, das ist ja schade, ja, sonst ist schade. Hätte ich es ja gekauft. Ja. So, das nur dazu, das muss man anscheinend aus rechtlichen Gründen jetzt auch schon alles absichern, damit die Kinder da noch nicht enttäuscht sind. So ein Rey Mysterio? Nee, diese Spielpistole. Ja, die sind wahrhaftig nicht ganz schlecht, ja, natürlich. Es kommt eine Cody Rhodes Promo. Cody Rhodes In-Ring Promo. Ja, Cody Rhodes hat die Bagger wieder dabei, die Tütenträger, und er hat den IC-Titel bei sich, seinen IC-Titel, und packt den in eine Mülltüte, nimmt sich dann so ein schwarzes Tuch oder so eine schwarze Tasche und präsentiert den neuen Intercontinental-Teil, den klassischen weißen Intercontinental-Teil, und zählt all die Leute auf, die den Titel schon getragen haben, The Rock, Stone Cold und so weiter und so fort, und sagt, dass er den Titel mit noch mehr... Ricky Steamboat, Randy Savage, die wurden dann auch alle bejubelt. Ja, es gab überhaupt für den Titel starken Jubel, als er gesagt hat, dass das der klassische IC-Titel ist. Und ist denn jetzt der klassische? Also ehrlich gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, dass was an mir sofort auffällt, ist, dass es dieses schwarze Leder nicht mehr schwarz, sondern weißes Leder ist. Das schwarze Leder ist nicht mehr schwarz, sondern weiß. Dünn, dünn, dünn, dünn. Genau. Also statt schwarzem Leder gibt es dann bei dem neuen Tier halt weißes Leder. Da dachte ich, das ist dir nie aufgefallen früher. Also ich habe versucht, mich auch zu erinnern an dieses Match zwischen Steamboat und Savage, das hat man ja nur hunderte Male gesehen bei WrestleMania 3, ob mir da diese Farbe von dem Gürtel aufgefallen ist. Da dachte ich dann, das wäre dir doch aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber scheint wohl so zu sein. Aber was mit Sicherheit bei dem alten Titel nicht so war, an den Seiten in dem Gürtel, also weg von dieser Weltkugel in der Mitte, da waren dann so Zeichen, wo auch dieses neue W-Logo ist, wo dann nicht mehr WWF, sondern nur noch dieses W-Symbol von WWE ist. Das kann natürlich nicht klassisch sein, das gab es ja damals noch nicht. Ja gut, dass das WWF-Zeichen nicht ab... Ich weiß aber nicht, ob damals das WWF-Symbol dann da stand. Das weiß ich nicht, aber es scheint auf jeden Fall ein klassischer Titelgürtel zu sein. Ich weiß es auch nicht, das war einfach nicht meine Zeit, da kann ich mich jetzt nicht so genau dran erinnern. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass dieser Titel wohl auch versucht wird, wieder etwas wichtiger darzustellen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ja, zumal man, wir machen erstmal so weiter. Cody Rhodes meint dann auch, er ist ein Champion, der jederzeit den Titel verteidigt. Also er spricht sozusagen eine Open Challenge aus. Das soll aber wohl gar keine sein. Er wollte wohl nur so ein bisschen angeben. Und dann kommt John Laurinaitis raus und hat was von Triple H mitzuteilen. Und zwar soll Cody Rhodes heute in einem Titelmatch antreten und das war direkt als nächstes. Das geht doch gar nicht. Cody Rhodes, der war doch da im Anzug. Der hatte doch gar keine Wrestling-Kleidung an. Genau, Cody Rhodes kämpft in Anzug und so weiter, in dem $5,000-Anzug. Und in Gucci-Schuhen. Genau. Intercontinental Championship Cody Rhodes trifft auf John Morrison. Das erste, was ich mir zu diesem Match aufgeschrieben habe, notiert habe, sind die We Want Ryder Chants. Hab ich gar nicht gehört. Waren recht leise, aber man hat sie gehört. Auch eine sehr nette Szene, als sie dann draußen waren und Cody Rhodes sich da dann so an den Turnbuckle geklammert hat, von wegen, er will sich jetzt auszählen lassen. Ja, das war sehr gut. Ich dachte erst, was will er denn jetzt, aber okay, das war durchaus nee, logisch. Das fand ich sehr gut. Ja, fand ich auch sehr gut. Es wird dann auch nochmal erwähnt, es ist der dritte Teil, ja, es ist das dritte Mal in dieser Woche, in den letzten 7 Tagen, dass Cody den Titel verteidigen muss. Das sind mehr Titelverteidigungen, als es früher in einigen Monaten in der WWE gab. Ja. Also man merkt, die ja, TL... Vielleicht, also vielleicht will man den Titel wirklich wieder wichtiger machen. Es könnte ja sein, dass tatsächlich die Main-Event-Geschichte mit Randy Orton erstmal abgeschlossen ist und dass es eine längere Fehde über den IC-Titel zwischen Cody Rhodes und Randy Orton gibt. Das fände ich nichts dagegen. Das fände ich hervorragend und ja, das zeigt... neben den Tag Team Titel soll wohl auch der IC Titel wieder aufgewertet werden, was natürlich super ist. Und Cody Rhodes gegen Randy Orton um den IC Titel wäre natürlich super. Und an dieser Stelle, als das Match zwischen Cody Rhodes und John Morrison kam, kam dann diese schöne Bemerkung von Booker T zu John Morrison. Da hatte sich ja Michael Cole beschwert, dass Cody Rhodes ja gar nicht bereit, den Titel zu verteidigen, weil er hat ja seine Wrestling-Klamotten nicht dabei und konnte sich nicht vorbereiten und hat nur Anzug, einen teuren Anzug an und so kann man ja nicht wresteln. Und im Gegensatz dazu scheint John Morrison ja offensichtlich vorher schon Bescheid gewusst zu haben, weil er ja hier in seinem Wrestling, in seiner Wrestling-Hose aufgetaucht ist. Und dann sagte Booker T, nee, er war nicht vorbereitet, der läuft immer so rum. Und dann sagte Michael Cole, das kann ja wohl nicht sein. Und dann sagte Booker T, hast du mal hier in New Orleans auf die Bourbon Street geguckt, da laufen alle so komisch rum. Also John Morrison läuft immer privat, als auch wenn er im Einsatz für die WWE ist, in denselben Klamotten rum. Der ist immer bereit zum Wrestling. Auch super war Booker T am Abend immer, als er immer die gesagt hat, was seine Mutter immer früher meinte. Und was meinte sie zu der Klamotte? Da hat er nichts zu gesagt, er hatte das später. Ich habe nicht notiert, was er gesagt hat, aber das fand ich immer ganz cool. Die Ratschläge von Booker T's Mutter. Es gab den Figure 4 Leg Lock von Cody Rhodes, da gab es dann auch erstmal laute Woo-Rufe. Woo, you know it. Ach nee, das war das andere. Ja, das war das andere. Cody Rhodes ist auch immer super, wie er dann immer in dem Match ruft ins Publikum, put your bags on. Ja. Und das Finish sah so aus, dass John Morrison einen Kick verfehlt hat und dann gab es den Roll-Up von Cody Rhodes nach 7 Minuten 35 und... Was? Das kann gut sein. Und ja, da war dann der Roll-Up nach diesem verfehlten Pelé-Kick nach 7 Minuten 35. Ich finde, einen so einen Roll-Up-Finish, so einen Abstauber-Finish kann man am Abend sehr gut bringen. Und hier an dieser Stelle fand ich das vielleicht sogar ganz gut angebracht. Ich fand das ein ganz anständiges Match. Ich auch. Ich finde, dass auch in solchen überraschenden Matches kann man das... Hat mir ganz gut gefallen. In solchen überraschenden Titel-Matches kann man sehr gerne auch mal so einen Roll-Up-Abstauber-Sieg bringen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Und einmal am Abend ist das überhaupt nicht weiter schlimm. 2,5 Sterne von mir. Ich habe den sogar 3 Sterne gesehen. Mhm. So. Sowieso John Morrison sehr gut und finde das ein bisschen schade, dass er nur noch so in dieser Jobber-Rolle ist. Aber wenn er einen Kampf hat, dann sind es meistens gute Kämpfe. Ja. Dann kommt der B-Star... Werbespot. Backstage sehen wir Triple H, der telefoniert. Ich dachte, was meint er jetzt mit B-Star, diese Anti-Bully-Kampagne. Genau. Die werden ja immer wieder gerne gezeigt. Backstage sehen wir Triple H, ich weiß nicht, ob der telefoniert oder einfach nur Mail, SMS verschickt, wie auch immer. Der ist auf jeden Fall da an seinem Handy, an seinem Smartphone. Dann kommt Lauren Knightes an und redet von Problemen und so weiter. Und Miss und R-Truth haben sich Zugang verschafft und man sieht, wie die da den Lockerroom. Ja, genau, wie die den Lockerroom da ordentlich verwüstet haben. Da sehen wir Airboom, Ezekiel Jackson kümmert sich um die gerade und Triple H ist sehr, sehr wütend. Genau, und er sagt, John Lowry Knightes hätte Schuld und wenn das nochmal passiert, dann würde er rausgeschmissen werden. Ja, er bezieht sich auch durchaus darauf, dass Lowry Knightes einfach mal wieder ein paar Matches festgelegt hat. Ach so. Ich glaube, ich meine, dass es vorher schon gesagt wurde. Bin mir aber nicht sicher. Ja, das war doch das Überraschungs-Tag-Team-Match, oder? Nee, stimmt nicht. Das war genau das Match davor. Dieses John Morrison, Cody Rhodes, wo ja Lowry Knightes rauskam und gesagt hat, Triple H hätte es festgelegt. Und dann sagte Triple H quasi, das war ich nicht, das warst du. Und ich habe dir schon mal gesagt, du sollst das nicht machen. Du sollst ja keine Matches festlegen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht war auch einfach das Tag-Team-Match gemeint. Nee, das war das Cody Rhodes dieses Ding. Ja, bin mir nicht so Aber sicher. das habe ich auch nochmal so im Wrestling-Server-Podcast gehört. Ja, das heißt ja nichts. Das passt von der Logik auch besser. Ja. Ups, warte mal, was ist das denn? Ach, das ist. Oh Gott, was ist los? Nee, ist nur eine etwas größere Fliege. Ich dachte gerade, ich hätte hier Wespenalarm. Oh Gott. Na, hoffentlich verschwindet die Fliege vor Nacht wieder, sonst kann ich nicht vernünftig schlafen und ich muss ja morgen nach Dortmund. Dann wird die Fliege zerstört. Nee, das nicht. Rausgeschickt. Dann schickst du die Fliege einfach raus. So. Als sechstes auf der Karte steht das Divas Match an, um die Divas Championship Titel Dingens. Divas Beth. Championship Dingens, Ja, genau. genau. Beth Phoenix kommt heraus mit Natalia. Die beiden, die sind jetzt so in pink-schwarz gehalten, klamottenmäßig. Das ist schon mal ganz gut so als Heel-Charakter. Das kommt natürlich schon besser rüber. Und treffen auf Kelly Kelly mit Eve Torres am Ring. Ich dachte anfangs, ja super, jetzt kommt nach dem letzten etwas besseren Pay-Per-View-Match der Diven wieder so ein 0815-Ding. Es wurde dann teilweise noch ganz okay. Es gab zum Beispiel einen ganz netten Suplex von Beth Phoenix gegen Kelly Kelly, wo sie Kelly Kelly erst so auf die Seile aufgestützt hat und dann wieder so nach hinten gegangen ist. Es gab einen guten Konter, da wollte Beth Phoenix den Glam Slam zeigen und Kelly Kelly ist da dann so die Ecke hochgerannt. Das war ganz gut. Moment, Natalia, war das sowieso ganz okay. ja, das war nach dem Anfang, wo ich dann dachte, nur nach 15 ging es dann doch wieder ganz so okay. Es gab einige Moves, wo man wirklich gesehen hat, die haben nicht so richtig geklappt. Dafür Ging gab nicht es aber so. halt auch ganz, also dieses mit dem Glam Slam und der Ecke, das war wirklich gut. Aber es gab am Ende wieder diese Aufgabesequenz, die ich sehr gut fand. Ja, erstmal fertigt Natalia Eve Torres außerhalb des Rings ab, dann gibt es diese neue Submission. Natürlich, wo Natalia sich dann auch noch ein Mikrofon nimmt und wieder die Schreie von Kelly Kelly einfängt, dachte nur ich das so. Diesmal, sie hält das Mikrofon nicht zu Kelly Kelly hin, sondern sie sagt die ganze Zeit, ach, wie schlimm ist das denn? Schrei lauter. Ja, Aber sie sie hält hält das es aber auch noch mal dahin. Kelly Kelly. Sie hält das auch noch dahin. Naja, aber nicht richtig ran. Also man hört von den Schreien nicht viel, Doch, oder? sie hält es da auch noch hin. Man hört da nicht viel. Sie schlägt dann nachher damit zu. Ja, und vorher hat sie es drin gehalten und 5 Sekunden hingehalten und dann hat sie zugeschlagen. Ist übrigens nur mir das aufgefallen oder halte das Mikro etwas? War das vielleicht extra so für einen Effekt so da? Ich hatte so das Gefühl. Okay. So, dann gab es den Schlag mit dem Mikro von Natalia. Zu dem Zeitpunkt, da muss man sagen, Kelly Kelly hat es geschafft, in die Ringseile zu kommen. Und dann hat der Ringrichter irgendwie Beth Phoenix da weggeholt und dann war er einen Moment lang umgedreht und in dem Moment hat Natalia zugeschlagen und dann hat sie aber so getan, weil der Ringrichter hat natürlich was gehört, als wenn sie mit dem Mikrofon einfach nur gegen den Ringboden gekommen wäre. Genau, sie hat dann mehrmals auch Aber mit dem Mikro einfach gegen den Ringboden gehämmert. Das war schon sehr interessant. Dann gab es auch den Glam Slam von Beth Phoenix und den Dreikampf. Beth Phoenix ist also neue Divas Championess. Reiht sich also in die ein, die sowohl Women's als auch Divas Championess waren. Da gab es noch einige Glückwünsche auf Twitter dazu. 8 Minuten 30 und von mir 2 Sterne. ich habe dem anderthalb Sterne gegeben. Booker T nach dem Match meinte dann erstmal von wegen hier, Beth Phoenix weint die etwa und Michael Cole meint, ja klar, ist ja vernünftig nach dem Match und Booker T meinte noch dann so, meinte dann auch so, wow, was sehr, sehr ironisch klang und Ja, das ist ganz komisch. Das ist bei den Frauen ja immer so. Wenn wir Titel gewinnen, dann fangen die alle immer an zu heulen. Und das ist natürlich bei einem Heel-Champion nicht erwünscht. Aber die Frauen scheinen das tatsächlich ernst zu nehmen mit dem Titel. Ja, merkte man bei Kelly ja auch schon. Den Booker T meinte dann auch zuerst, so ganz, ganz blöde meinte er ja dann auch erst, warum weinen die jetzt? Ganz, so von wie soll das denn jetzt? Ja, und dann sagte Michael Cole, ja, den Titel gewonnen, das ist richtig. So, dann gibt es den Vengeance-Spot mit Mark Henry. Der war entsprechend dem Poster. Mark Henry stand da vor so einem schwarzen Hintergrund, alles war schwarz und hat da so ein bisschen geredet. War sehr gut gemacht. Und es Wollte man gab. das mit ich nehme jetzt Rache, das sollte man nicht zu ernst jetzt nehmen und nicht zu sehr auf das Ende von dem Pay-Per-View an dem Abend beziehen, weil diese ganzen Werbespots, die werden ja Wochen vorher produziert und da die WWE so kurzfristig im Eis entscheidet, wie das genaue Ende ist, das genaue Ende wird zu dem Zeitpunkt, wo der Spot gedreht worden war, noch nicht festgestellt. Das weiß ich nicht genau. Also die Poster gibt es immer sehr früh. Ob die Spots auch so früh schon gedreht werden, da bin ich mir nicht mal so sicher. Aber auf jeden Fall sollte man das auf jeden Fall natürlich nicht so ernst nehmen. Nee. Vor dem WWE Championship Match bei der Zusammenfassung gibt es einige sehr blutige Hell in a Cell Szenen zu sehen. Und dann kommt es, dass. Aber es gab ja keine richtig, sozusagen, außergewöhnlich blutigen Szenen jetzt bei Hell in a Cell. Nee. WWE Championship Hell in a Cell Match. Ja, das gab es ja schon die zwei letzten Jahre nicht mehr. Aber ab und zu mal bei SmackDown. WWE Championship Hell in a Cell Match. Battle Royale, der wird auch von Ricardo Rodriguez angekündigt, wie sich das gehört. Gegen CM Punk, gegen John Cena. John Cena noch Champion. Auch sehr interessant, diese Storyline in diesem Match. Alle versuchen erstmal voneinander zu flüchten, voreinander. Gehen da raus und der andere steht im Ring und so weiter. Und das ist auch so ein bisschen diese Story in diesem Match. Dieses vorsichtige Agieren aller Superstars. Und ja, das ist ganz interessant. Der Rio wirkt so ein bisschen ausgeschlossen Wobei, anfangs von dem Match. Am Anfang war es komisch, ne? Weil am Anfang war das so ein bisschen so, der Rio versucht zu flüchten und die beiden Babyfaces versuchen dann irgendwie einzufangen und ihn dann zusammen fertig zu machen. Das dachte man auch zuerst. Ja, das dachte man zuerst. Es war aber auch oftmals einfach so ein Flüchten voneinander überhaupt insgesamt. Ja, der Rio wirkt etwas ausgeschlossen teilweise, fand ich sogar. Das hat sich dann allerdings recht schnell gelegt. Ja, es gab dann diese Szene recht früh, wo Punk und Cena gegenseitig auf der Rio einschlugen, der da in der Ecke saß. Und da gab es auch diese Yeah- und Boo-Rufe. Das war sehr gut. Der Rio holt dann noch einen Stuhl und klemmt den in die Ecke. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas passiert ist. Dann gibt es diese sehr interessante Sache, wo CM Punk draußen auf der Treppe steht und bereit ist, irgendwie eine Sprungattacke gegen Springlord Zeus gegen Cena auszuführen und konzentriert sich voll auf diesen, während dann der Rio von der anderen Seite überraschend kommt und Punk mit dem Rücken gegen mit dem Schulter da voll gegen den Stahlkäfig haut. Und da sehen wir dann später auch noch eine blutige Wunde an Rücken, Schulter von Punk, die wohl von. Also da waren einige Risse tatsächlich so im Rücken von CM Punk, das war bestimmt nicht so angenehm. Genau, das sah so ein bisschen auf, als wenn ein ordentliches Tier so ein bisschen kratzt da. Ja, also es war nicht so schlimm wie bei Hardcore Holly, dem ja mal der ganze Rücken aufgerissen. Nö, dem lief da ja richtig Blut runter, wie so ein Bekloppter. Nee, also das so nicht, aber es war blutig. Man hat es allerdings auch recht schnell nicht mehr gesehen, also. Genau, also es waren ein paar mehr als ein paar Kratzer und CM Punk hat später dann am Arm auch nochmal ein paar Kratzer abbekommen, als er durch den Tisch geflogen ist. Und ja, wir sollten das vielleicht erstmal hier alles chronologisch. CM Punk baut dann zwischen dem Ring und dem Käfig einen Tisch auf, da habe ich mich erstmal gefreut. Da gab es einen sehr, sehr schönen Move von Dario um den Ring, da hat er einen Stuhl aufgebaut, so ganz normal hingestellt und dann einen Backbreaker gegen John Cena auf den Stuhl gezeigt, das fand ich sehr gut. Cena revanchiert sich mit so einem Double Top Rope Leg Drop. Eine super Szene, als der Rio da draußen lag, zwischen Ring und Zelle und Ricardo Rodriguez draußen stand mit diesem weißen Tuch und da rumwedelte. Booker T meinte dann ja, Ricardo Rodriguez wedelt der Rio nur Luft zu. Ist noch da? Ja, natürlich. Achso, ich hab gar nichts gehört. Was hast du nach Ricardo Rodriguez gesagt? Das habe ich nicht gehört. Nee, das war ganz super, wie Booker T dann meinte, nee, Ricardo Rodriguez wählt Alberto Del Rio ja nur Luft zu. Ach so, ja. War super. Dann sehen wir so ein bisschen die Szenen, die es bei Raw gab, schon noch einmal. Und ja, Del Rio hat dann halt einen Stuhl in der Hand und zeigt nochmal ein paar Share-Shots, wie schon bei Raw. Dann legt er das Cena hin, dann einen Stuhl dazwischen und Punk oben drauf und zeigt dann so einen Top Rope Plunge, wie auch immer, so ein bisschen Swanton Bomb ohne Umdrehung. Er ist ein bisschen daneben gegangen, aber es ging noch so einigermaßen. War gut. Ist ein bisschen sehr weit gesprungen gewesen. So ein bisschen später, Cena zeigt den Attitude Adjustment. Ich dachte schon, Mist, ey. Alberto Del Rio unterbricht das Ganze noch frühzeitig. Das gleiche passiert auch nochmal mit Punks GTS. An der Stelle. Das ist relativ häufig. Das ist halt was, was man gut beim Triple Threat machen kann. Das ist ja so Standard eigentlich. Standard, aber immer wieder spannend. Ja. So, an der Stelle dominierte der Rio dann auch einige Zeit wahrhaftig, nachdem er Nachdem ich anfangs ja auch dachte, der Rio wird so ein bisschen ausgeschlossen. John Walsh sprach davon, der Rio wäre hier der Alpha-Male. Ja. Ein schönes Elbow nach Savage Art von CM Punk folgt noch. Sehr schön gesprungen. Das macht er in fast jedem Match, ne? Ja, Wenn wobei es er nicht immer den trifft. Elbow an Randy Savage zeigt. Also auch mit genau derselben Gestik, wie er vorher dann auf dem Turnbuckle beide Hände in die Luft und die Finger nach oben zeigt. Es trifft aber nicht immer. Schon. Diesmal hat es schön getroffen und es war super schön gesprungen. Ja. So, CM Punk geht dann auch nochmal auf die Ecke und der Rio schubst ihn dann von der Ecke durch den Tisch, der da außerhalb aufgebaut war. Das sah doch recht unschön aus. Das könnte wehgetan haben. Im Ring gibt es dann den STF. Da hatte ich dann auch nochmal Befürchtung, dass irgendwas passiert. Ricardo hat sich allerdings die Schlüssel geklaut vom Referee draußen und schließt den Käfig auf. John Cena greift da direkt ein und zeigt den Attitude Adjustment gegen Ricardo Rodriguez nach außerhalb des Käfigs. Ricardo mit reingebracht jetzt, ne? Genau, die hatte er so schnell reingeworfen. Also Alberto konnte den nicht mehr rechtzeitig einsetzen. Alberto konnte den nicht mehr rechtzeitig einsetzen. Danach dann allerdings, da nutzt er dann das Stahlrohr und schließt Cena aus. Also er schließt von innen den Käfig ab, hat den Schlüssel drin, haut den da unter den Käfig und Cena ist draußen und liegt da erstmal eine ganze Zeit und weiß nicht, was passiert, während es im Ring spannende Szenen zwischen der Rio und Punk gibt. Es war glücklicherweise nicht so. Cena hat zwar den Arm da zwischen die Tür geklemmt und versucht aufzubrechen, hat allerdings nicht geklappt. Der Rio nutzt im Ring das Stahlrohr ganz ordentlich, kontert damit den GTS von Punk aus, zeigt einen weiteren Schlag und das ist dann der 3-Count. Und ich dachte, huch, da hätte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Ich dachte wirklich, da kommt jetzt irgendwie so ein Super-Cena auch, wie du das gesagt hast. Und dann gibt es Attitude Adjustment und fertig und die Abfertigung und so weiter. Also, dass jetzt einfach Cena außerhalb des Rings ist. Und der Rio einfach das Rohr nutzen kann gegen Punk und dann das Cover zeigt, da hätte ich echt nie im Leben mit gerechnet. War ja klar. Sonst hätte ich ja auch nicht auf ihn Ja, getippt. hier Ich habe ja hielt ich alle ja Matches. vorher auch für eher unwahrscheinlich. Aber war schon interessant. Aber der Tipp ist genau so gelaufen, wie ich es auch gesagt habe, ne? Dass Cena nicht verloren hat. Cena hat ja jetzt auch quasi, wurde auch nicht gecovert, hat ja den Titel verloren, ohne dass er selber was dagegen machen konnte. Das heißt, ihn haben sie im Prinzip auch geschützt. Und der Rio kann jetzt aber mit dem Titel halt zur Raw nach Mexiko. Hatte ich so nicht mit gerechnet, fand ich echt cool gemacht. Deine Wertung zu dem Match? 24 Minuten 8 dauerte das Ganze. Vier Sterne von mir, durchweg unterhaltsam und auch für mich das beste Match. Danach kommt der Opener. Für mich nicht. Der Käfig wird hochgefahren. Cena geht direkt auf der Rio los und macht den fertig. Dann kommen allerdings zwei vermummte Menschen rein und machen erstmal, machen vor allem die Referees fertig. Das sind R-Truth und Miz, wie man recht schnell erkennt, in Straßenkleidung. Übrigens sehr gut gewählt, diese Kleidung. Die wirkten echt wie so zwei Verbrecher und Wie zwei Verbrecher. Das sind so diese typischen Hoodies doch, ne? Wo einfach nur die so ein Kapuzen-T-Shirt haben und die Kapuze besonders weit ins Gesicht gezogen haben. Ja, diese Vermummung, die wurde dann ja recht schnell ausgezogen. Da standen die dann halt einfach nur noch so in Straßenkleidung mit Hemd, ja nicht mit Hemd, mit okay, T-Shirt. jetzt. Auf jeden Fall wirkten wie Verbrecher. Ja, Ja, und Verbrecher in Ostfriesland sowie Straßenkleidung und T-Shirt. Verbrecher. Und der Käfig wurde wieder runtergefahren. Zwischendurch sind Triple H und Laurel Knights ist reingekommen und auch noch nicht sehr froh. Und die sind auch direkt zu dem Technik-Menschen da hinten gegangen, der allerdings auch beteuert, er hat da nichts mit zu tun, dass der Käfig wieder runtergegangen ist. Währenddessen kommt einiges am Roster raus, so diese eher unwichtigeren Leute, und rütteln da ganz ordentlich am Käfig, während Miz und R-Truth drin die Referees ordentlich abfertigen. Beide Kameramänner werden fertig gemacht und liegen da dann. Es gibt also nur noch die Kamera von außen. Das Roster hämmert weiter am Steelcatch. Die Polizei kommt an, ist auch da. Und final kommt dann ein Mann mit so einer Schere, so einer, ja, so einer Schere. Wie heißt die? Stahl, Schere. Weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall, der Käfig wird dann sozusagen aufgeschnitten, beziehungsweise das Schloss wird dann aufgeschnitten und zwei Polizisten gehen rein und Miss und Ashruf werden abgeführt von der Polizei. Die knien sich da erstmal hin. Die Hände legen sich freiwillig. Ja, Hände hinter die Arme, die sind wirklich. Die dann gefangen, das ist natürlich ganz clever, weil dadurch sind sie dann nicht den Wrestlern draußen, die alle ja wütend und aufgebracht sind, ausgeliefert, sondern dadurch, dass sie von der Polizei verhaftet sind, werden sie ja auch von der Polizei geschützt. Ja. Vor den anderen. Von daher war das ein cleverer Zug von den beiden. Ja, und wie gesagt, die werden abgeführt und die wirken wirklich wie Verbrecher, wie ich nochmal darauf hinweisen möchte. Wie halt Verbrecher in Ostfriesland so wirken. Triple H geht dann auch erstmal ordentlich ab und geht dann noch ein bisschen auf die beiden los. Erst gehen die Polizisten gleich dazwischen, dann wird allerdings Hunter auch noch zurückgehalten. Ich weiß nicht, ich glaube, das war eher WWE Security. Ja, Es gab dann in den Kommentaren auch noch die Vermutung, wird Hunter jetzt auch festgenommen. Dem ist aber wohl nicht so. Ich habe noch Notizen zu dem Pay-Per-View gelesen, von wegen, dass Triple H dann wohl so normal weggegangen ist. Gibt es ein bisschen Chaos. Ja, R-Truth und The Miz werden abgeführt. Und das war der Pay-Per-View. Ziemliches Chaos. Das Roster steht da, die Polizei, die werden abgeführt. Und eine sehr, sehr gute Darstellung zum Ende des Pay-Per-Views von dieser Chaos-Situation unter Triple H als COO. Weil wir gestern auch schon kurz gesprochen hatten. Ne? Ja, so ein bisschen Nexus. Ich habe gesagt, so was ähnliches wie Nexus mit Miss and Truth und für mich kam das jetzt so ein bisschen sehr, sehr früh, sehr schnell. Fand ich in Ordnung. Es wirkte für mich fast so ein bisschen ernster als wie bei Nexus, dadurch, dass die Polizei da so eingriff und es diese Abführung gab, die doch recht ernst wirkten und auch recht authentisch, mal davon abgesehen, dass die Polizei da vielleicht noch etwas nett agiert hat. Ich fand den Nexus-Engel besser. Weil bei Nexus erstens waren das deutlich mehrere, das war irgendwie glaubwürdiger, als wenn da zwei gegen, weil im Ring waren ja auch noch der Rio und Punk und die Ringrichter, also das waren quasi 2 gegen 4. Und ja, man muss aber auch gucken, Punk und Cena sind durch ein 24 Minuten Hell in a Cell Match gegangen, das musst du berichten. Und was du mir bei Nexus auch besser gefallen hat, ist, dass die halt auch das ganze Kommentatorenteam und das alles da zertrümmert haben und es dann am Ende überhaupt keinen Kommentar mehr gab. Dadurch wirkte das irgendwie ganz ungewöhnlich, weil die einfach, ohne dass irgendjemand was kommentiert hat, alles zerschlagen haben. Ja, das war jetzt halt ein Hell in a Cell, das ist ein bisschen schwierig. Da ich fand das sehr gut, dass der Käfig dann so wieder runterkam und dass die dann so letztlich da eingeschlossen waren, das fand ich sehr gut. Du musst natürlich gucken, Punk und Cena sind durch ein 24 Minuten Hell in a Cell Match gegangen. Ansonsten, ja, der nächste Storyline-Engel war natürlich um einiges schockierender. Ansonsten, ja, wie gesagt, eine sehr gute Darstellung dieser Chaos-Situation fand ich super. Der Pay-Per-View war insgesamt etwas kurz. Der ging 2 Stunden 37 Minuten. Da musste ich dann einmal an December to December denken. Das war allerdings jetzt auch nicht so dramatisch. Nee, der war ja viel kürzer noch. December to December. Ging 2,5 Stunden. 2,5. 2,8, glaube ich, ne? 2,5. Achso, ich dachte, der ging noch kürzer. 2 Stunden 36 Minuten geht die DVD. Ja, knapp unter 2,5. Noch mit dabei. Knapp unter 2,5. Der Pay-Per-View bekommt von mir einen ganz klaren Daumen nach oben, beziehungsweise im Notensystem eine 2+, weil ich durchweg ohne Unterbrechung, und ich möchte wirklich sagen ohne Unterbrechung, es gab diesmal wirklich gar kein Match. Auch nicht eins, wo man hätte jetzt sagen können, das Match war nicht so schlecht, hat mich gerade unterhalten, es war wirklich jedes Match okay, gut, sehr unterhaltsam. 2+, so möchte ich das haben, sehr, sehr gut. Man hat einen schönen Opener gebracht, man hat die Phase dazwischen spannend gehalten und man hat zum Ende nochmal ein schönes Finale gebracht. Genau so sollte ein Pay-Per-View aufgebaut sein, genau so möchte ich das haben. Also ich fand es nicht so positiv, wie du es jetzt beschreibst. Ich würde dem vielleicht knapp Daumen nach oben noch geben, obwohl ich schon eher an Daumen in der Mitte eigentlich denke. Ich fand es zwar auch solide und es war auch kein Match so richtig schlecht, aber es war auch kein Match so herausragend, dass ich sage, in 2 Jahren erinnere ich mich noch an das Match. wirklicher Klassiker dabei. Und ja, dafür ist dann halt ein Pay-Per-View eigentlich zu teuer, als dass da die Matches nur gut, aber nichts Besonderes dabei ist. Also, ja, wie gesagt, 2 Plus von mir. Ich würde von diesem Pay-Per-View auch durchaus die DVD empfehlen. Ja, siehst du, das würde ich mir nicht kaufen. Also das ist der Unterschied zu dem, ich weiß gar nicht, wie... Nee, also kaufen... Vor SummerSlam, wo das erste... Money in the Bank. Genau, Money in the Bank. Also da würde ich mir wahrscheinlich die DVD kaufen. Aber von dem hier würde ich mir die DVD jetzt nicht kaufen. Weil da ist jetzt kein Match, wo ich sage, das musst du unbedingt nochmal sehen. Und das Cena und CM Punk Match, das erste, das würde ich mir aber gerne nochmal angucken. Also ich muss sagen, ich würde mir keine Pay-Per-View-DVD kaufen, das mache ich eh nicht mehr. Ich würde mir die dann eher meine Aufnahme von Sky auf DVD brennen, das ist ja durchaus erlaubt. Soweit ich die nicht weiter... Du hast ja gerade gesagt, du würdest die DVD empfehlen, Stefan. Ja, ich würde die empfehlen, ich würde die selber nicht kaufen, weil ich das eh nicht mehr mache. Ich habe halt die Aufnahmen sowieso schon in guter Qualität. Nee, also ich würde die empfehlen, wenn jemand sagt, okay, ich möchte mir jetzt einen guten Pay-Per-View kaufen, vor mir ist die... Hell in a Cell DVD, sollte ich mir die holen, kann ich mir damit einen schönen Abend machen oder würde ich ohne Probleme sagen, ja, kauf dir die, ist gut. Und wenn du jetzt entscheiden müsstest zwischen Hell in a Cell und Money in the Bank? Ja, da würde ich natürlich Money in the Bank nehmen. Egal, beide noch nicht und beide stehen da. Welche würdest du dann empfehlen? Jetzt gerade Hell in a Cell, aber nur, weil ich den zuletzt gesehen habe. Ansonsten wahrscheinlich Money in the Bank, weil die halt einfach von der Bedeutung halt, ne, ein bisschen mehr ist. Ja, und auch von der Matchqualität. Das würde ich, ja doch, es gab ja die Money in the Bank Matches. Nein, ja, ja, ja, wobei man muss, warte einen Moment, man muss sagen, bei Money in the Bank gab es nebst den beiden sehr guten Money in the Bank Matches und dem Main Event gab es, glaube ich, 1-2 Aussetzer, die gab es halt bei Hell in a Cell nicht, ne? Nee, aber dafür gab es auch kein 5-Sterne-Match, ne? Ja, ich hab dem Money in the Bank Main Event keinen 5-Sterne gegeben, dementsprechend gab es für mich bei beiden Veranstaltungen kein 5-Sterne-Match. Und was hast du denn dem, Cena-Punk-Match damals gegeben, weil ich hatte dem 5 Sterne gegeben. Du hast dem wahrscheinlich 4-3-4-0 gegeben. Genau. Naja, das ist ja ziemlich nah. Ja. Naja, auf jeden Fall kann ich empfehlen, den Pay-Per-View 2 Plus, Daumen nach oben. So möchten wir das... Wie ist das in 3 Wochen schon wieder der nächste Pay-Per-View? Ist. Vengeance. Ist kurze Zeit. Ja, zumindest sind es nicht 2 Wochen, also man hat sich da schon gebessert. Dass morgen der erste Main-Event bekannt gegeben wird und ich meine am 12. Oktober geht die WWE nach Mexiko. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Raw in Mexiko eine Aufzeichnung ist oder eine Live-Übertragung. Ich glaube fast eher eine Aufzeichnung und der 12. ist ja auch irgendwie, glaube ich, der Donnerstag oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob dann gleich am 12. auch diese Raw ist oder ob das später ist. Das wird, denke ich, nochmal ganz interessant. Mhm. So, ich kann auf jeden Fall hier nochmal durchgeben. Glaubst du, dass der Raw-Seite, dass Vengeance Alberto Del Rio gegen CML gegen John Cena ist? Ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Okay. Ja, ich glaube, Vengeance wird ganz gut. Da habe ich schöne Erinnerungen an diesen Pay-Per-View. Bound for Glory ist in 2 Wochen, Vengeance ist 3 Wochen. Es gibt übrigens... Vermutung, die man anstellen könnte für Survivor Series, für dieses Elimination Match mit Cena und The Rock, dass man da dann zum Beispiel noch Triple H mit reinpackt und auf die andere Seite all diese Leute, die wegen der Verschwörung und so ein bisschen gegen Triple H sind, so Miss, R-Truth und da einen dritten Namen, der mir gerade entfallen ist. Ja, Dolph Ziggler, Jack Swagger. Kevin Nash könnte man da noch mit reinpacken. Ja, fände ich nicht so gut. Würde diese Storyline um Rock und Cena für mich zu sehr verwischen. Also ich finde auf jeden Fall, das wird alles sehr, sehr interessant. Das Ding ist für mich mehr eine Storyline für Triple H. Und ich weiß nicht, ich finde, dass Triple H in die Storyline von Cena und The Rock nicht eingreifen sollte. Nee, muss er ja auch gar nicht, nur weil er in dem gleichen Match steht. Das finde ich auch gar nicht, muss nicht unbedingt. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Der Pay-Per-View war gut. Ich bin gespannt auf Raw heute Nacht. Raw werde ich nicht zu sehen bekommen. Das ist schade. Aber da werde ich mir den Bericht durchlesen. Das ist leider nicht so gut wie gucken. Das kommt immer darauf an, wie gut die Ausgabe wird. Manchmal ist das nur Bericht lesen angenehmer, als sich eine schlechte Sendung anzugucken. oder schlecht wird. Das weiß man vorher ja nicht. Ich finde immer das Gucken von WWE-Shows selber interessanter als den Bericht hören oder lesen. Egal, ob sehr gut oder schlecht. Aber auf jeden Fall, das wird eine gute Raw, da bin ich mir recht sicher. Da die letzten Wochen immer gut waren. Und da wird sich auch nach diesem interessanten Engel, glaube ich, nichts dran ändern. Das kann ich nicht hundertprozentig so unterschreiben. Also ich fand, es gab in den letzten Wochen schon auch eine ganze Menge schwache Sendungen. Sehe ich nicht so, aber... möchtest du noch etwas sagen? Ansonsten können wir diese... Ich bin jetzt fast fertig mit Abwaschen. Du das ist doch super. Du wolltest jetzt noch kurz berichten, du hast ja deinen Kuchen jetzt während der Sendung aufgegessen, ob der Kuchen geschmeckt hat. Ach so, nee, ich habe den nicht ganz aufgegessen, ich habe jetzt gerade ein bisschen was. Ich kenne den ja schon, der ist ja jetzt nichts Besonderes, ist ja halt so ein Tiefkühlkuchen, ne? Ach so, und dann wolltest du noch kurz berichten, wie denn Skittles schmecken, weil du jetzt immer, nachdem die WWE dich damit Monate und Jahre lang genervt hat... Die gibt es an einigen Stellen, die gibt es hier sogar bei uns im ländlichen Ortlein. Hab ich noch nie gesehen. Ist das sowas ähnliches wie M&M? Die sehen zumindest so aus. Die sind allerdings mit so einer Art Fruchtfüllung. So ein bisschen, so ein bisschen Cowbonbon-mäßig ist die Füllung. Die schmecken sehr interessant. Die sind extrem süß, aber die schmecken auch sehr, sehr interessant. Also kann man nur empfehlen, dass man da mal... nach Zucker. Ja, das ist klar. Also solche Sachen... Solche Sachen haben immer Zucker. Schmecken gut, kann man durchaus empfehlen. Da es die selbst bei uns gibt, kann man. Nicht vielleicht empfehlenswert, aber aus gesundheitlicher Sicht nicht empfehlenswert. Da es die selbst bei uns schon gibt, sollte man die doch an einigen Stellen bekommen. Braucht ihr aber nicht zu kaufen, da es quasi purer Zucker ist. Und da du jetzt gesund lebst, hast du diese Skittles deiner Katze vermacht. Nein, ich habe die natürlich aufgegessen. Die Packung, die du bei der Katze gesehen hast, war schon leer. Achso. Die kannst du ja mal auf die Webseite stellen, dieses Foto. Sollte ich das machen? Mach das mal. Okay, mache ich das. So, Thomas, das an dir... Das scheint ja bei Kommentatoren von Wrestling-Sendungen so üblich zu sein, dass die Katzen haben und dann aus dem Leben der Katzen berichten. Das macht so ein Alvarez ja auch so. Aha. Was berichtet er denn so? Ja, wenn die Katzen da wieder irgendwie wild spielen oder wenn die auf irgendwie so ein Laserpointer seltsam reagieren. Okay. So kleinere Geschichten halt. Okay, dann werde ich das mal machen und damit sind wir auch am Ende dieser sehr informativen Sendung. Wir haben selten so informativ über ein Pay-Per-View berichtet, was auch einfach daran liegt, dass wir den noch sehr gut im Gedächtnis haben. Leider können wir das natürlich nicht jedes Mal machen. Ja, klar. Nee, das geht zugegebenermaßen nicht. Wir können, also, ja, es klappt nicht so ganz, nein. Nein, das klappt nicht. Nee, leider nicht. Nein, das klappt nicht. Es klappt einmal im Jahr. Ich meine, letztes Jahr haben wir es auch schon gemacht. Ich bin eigentlich recht überzeugt davon. Ja, wollen wir mal gucken. Ja. Ja, das war die heutige Sendung, würde ich mal sagen, ne? Würde ich auch sagen. Ja. So, möchtest du noch etwas sagen? Raus, und du musst auch noch mal ein bisschen an die frische Luft. Nee, auf keinen Fall. Nächste Woche, wie gesagt, werde ich zwar kein Raw sehen, glaube ich jedenfalls nicht. Aber das ist sehr schade. Also ich würde auf SmackDown verzichten und eher Raw gucken. Nächste Woche habe ich einen Spezialbericht. Über? Nächste Woche bin ich ja mal wieder nach längerer Zeit bei der European Wrestling Promotion. Ach, die ist nächste Woche. Im Hangar Nummer 5. Mit Finlay. Mit dem Spezialgast Fit Finlay. Ich hätte es fast vergessen. Hab dann aber neulich nochmal den Newsletter von dem bekommen und hab dann nochmal auf Eventim geguckt. Da gab es noch ungefähr 10 freie Plätze und da habe ich schnell meine Karte bestellt. Die müsste jetzt dann nächste Woche auch bald ankommen, weil am kommenden Samstag ist das ja schon. Mhm. Das heißt, da werde ich dann am Sonntag berichten können, wie das denn so war. Ja, da bin ich dann doch mal recht gespannt. Ich auch. Das ist schön zu wissen. Ja, so jetzt sind wir doch länger geworden als geplant. Jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Ja, ich habe das ja auch schon gesagt, dass das ganz schlecht klappt, das so kurz zu machen. So, ja, also ich bin am Ende. Thomas kann jetzt noch entweder einen langen Monolog halten oder das Abschlusswort sprechen.